Ja, eine tolle Aufnahme. Das ist Glenn Miller, Carnegie Hall 1939. Guter alter Glenn. Guter alter Glenn. Und das ist auf ganze Glenn Miller, bist du jetzt schon auf beiden Ohren taub? Das ist doch nicht mal Jazz. Ja, ja. Guter alter Sammy. Guter alter Sammy. Egal ob Metal, Jazz, Hip-Hop oder Schlager, hier bei Tide 96.0 kommt keiner zu kurz. Ich sag's ja, Tide muss man hören. Immer anders. Ach, halt die Klappe. Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrum Wutke. Português e alemão, no microfone está Papola Romão. Noch einmal eine ganz, ganz herzliche Begrüßung an euch alle für diese neue Sendung Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Heute im Studio sind das gesamte augenblickliche Radio Mama Terra Team vertreten. Und zwar, die Stimme habt ihr schon gehört, das ist einmal Papola Romau. Hallo. Dann begrüße ich ganz herzlich Elisabeth Katapan-Reuter. Und als letzte begrüße ich dann Moema Romau. Hallo. Ja, wir haben uns heute etwas ganz Schönes ausgesucht. Ich glaube, am besten ist, Papola redet selber für sich, was sie sich als Thema ausgesucht hat. Genau, wir werden heute kurz über den Unabhängigkeitstag Brasiliens reden, der nächste Woche am 7. September stattfindet. Dann werde ich euch eine Band vorstellen, die aus Puerto Rico kommt. Und danach werde ich meine Schwester Moema ein bisschen zu dem Break Isolation Camp interviewen, auf dem sie letztes Wochenende war. Und Elisabeth, du beteiligst dich an dem Thema Unabhängigkeitstag, 7. September. Eu vou participar do tema da Independência, da Festa da Independência do Brasil, dia 7 de setembro. E vamos ver se a gente consegue botar alguma coisa. Interessant, dass er fährt. Wir sind alle gut bestens vorbereitet und ich möchte an dieser Stelle schon mal euch für diese tolle Unterstützung danken, denn im Augenblick bin ich etwas unbeweglicher. Mein Rücken ist nicht so ganz in Ordnung und ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, mich zu bewegen und auch so zu arbeiten am Computer. Papola, du hast für die Musik gesorgt. Was hören wir als erstes? Wir hören als erstes ein Lied von Asha. Genau, und das wäre Fire on the Mountain. Fire on the Mountain. Dann werde ich das doch mal einspielen. Och, das funktioniert leider nicht mit der Musik. Das ist sehr, sehr misslich. Dann nehmen wir halt eben andere Musik. Moment, noch einmal Musik von Mona Jonas Mo. She has a life. nowhere for us to go, and we will run, run, wishing we had put out the fire. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon, Ortrun Gutke. Aqui está a Rádio Mama Terra, um programa em alemão e português em Tide 96.0. No microfone está Papola Romão. Então, das war eben Asha, es hat dann doch geklappt. Das war Fire on the Mountain von Asha, einer französisch-nigerianischen Sängerin. Und nun kommen wir auch schon zu unserem ersten Thema, und zwar der Unabhängigkeit Brasiliens. Und da wird uns nun Elisabeth etwas erzählen, wie das denn vonstatten ging damals 1822. Pois é, a independência do Brasil, celebrada no Rio de Janeiro e em outros estados, dia 7 de setembro de 1822, para falar a verdade, só foi completada no dia 2 de julho de 1823, quando finalmente a Bahia ganhou a guerra da independência, e por isso aqui na Bahia, no dia 2 de julho, se festeja uma festa popular. A diferença fundamental é que, no 7 de setembro, normalmente, os militares desfilam pela rua, a criançada tem um dia livre de escola, e na Bahia vai todo mundo para a rua, atrás do trio elétrico. Então, a verdadeira independência do povo brasileiro deveria ser comemorada no dia 2 de julho, porque foi lá que o povo se revoltou e conseguiu vencer os últimos portugueses. Genau, ich werde das kurz auf Deutsch übersetzen. Und zwar wird die Unabhängigkeit am 7. September in Brasilien gefeiert, obwohl sie tatsächlich erst vollzogen war am 2. Juli, und zwar nachdem Bahia den Unabhängigkeitskrieg gewonnen hat, da erst dort tatsächlich das Volk sich beteiligt hat dann im Unabhängigkeitskrieg und überhaupt erst wirklich unabhängig wurde. Davor war das eher eine aristokratische Entscheidung. Und normalerweise feiert man das so in Brasilien, dass Militärparaden auf der Straße sind. Nur in Bahia feiert man das so, dass alle dem Trio Elétrico, was ein Karnevalswagen ist, hinterher ziehen. Genau, und außerdem sehr viele interessante Dinge sind um die Unabhängigkeit Brasilien geschehen. Also tatsächlich kam es ja erst zu der Unabhängigkeit dadurch, dass das brasilianische Königshaus vor Napoleon nach Brasilien geflohen hat, also das portugiesische Königshaus, ist umgezogen nach Brasilien aus Angst vor Napoleon, der zu der Zeit in Europa wütete. Und dadurch kam natürlich, also wurde Brasilien ja sehr viel wichtiger. Auch autonomer, war nicht mehr komplett unabhängig von Portugal. Und irgendwann natürlich wollte dann Brasilien die totale Unabhängigkeit, die dann am 7. September erreicht war. Para falar a verdade, é que, como Papola falou, a Casa Real Portuguesa fugiu das tropas de Napoleão e foi refugiada no Brasil. Quando eles chegaram refugiados no Brasil, depois começou o Brasil a ter mais autonomia. Quando as tropas de Napoleão foram embora de Portugal, as cortes, ou seja, o parlamento português, exigiu a volta do rei. E acontece que a família real, muitos membros da família real achavam que era melhor ficar no Brasil. E muitos brasileiros queriam que o membro da família real ficasse no Brasil para não perder um pouquinho de hegemonia que eles tinham ganho. A política portuguesa foi de colonizar de novo o Brasil, e nisso, ao quanto parece, um membro da Casa Real perdeu a compostura e berrou independência ou morte. Esse membro foi Dom Pedro I. É também importante mostrar que isso que partiu de cima, no final, foi levado pelo desejo popular de não voltar a ser colônia. Genau. Das war nochmal die portugiesische Übersetzung von dem, was ich eben gesagt hatte, noch ein paar Ergänzungen. Wir hören nun ein weiteres Stück von Asha, und zwar Be My Man. My mama used to tell me, girl, he ain't that cool. To see a man you love and start to act a fool. Tell me what's a girl love supposed to do. Tonight I'm breaking mama's rule. Baby, there's a lot of things I want to say. I'm in love with you, it's driving me insane. I know I'm sounding stupid, but is it okay to be a woman every day? Ooh, you'll be my man, and I will be a woman every day. Ooh, you'll be my man, and I will be a woman every day. Yeah, oh, oh, oh. Hey, yeah, yeah. Ooh, baby, can we take a walk around the park? I can cook you dinner, it won't be so bad. We can laugh and talk about the friends you've had and all the ones that made me mad. Ooh, baby, baby, can we stay up all night? We can argue, we can even start a fight. And I can laugh and say I love the way you smile. And everything will be just fine. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, am Mikrofon Ortrun Gutke. Aqui está Radio Mama Terra, um programa em português e alemão, em Tide 96.0. No microfone está Papola Romão. Papola, ich habe mal kurz eine Frage an dich und auch an Moema. Hallo. Ihr wart ja beide in Brasilien jetzt für ein Jahr. Da müsste doch das, glaube ich, gerade hingekommen sein, dass ihr auch den 7. September gefeiert habt, oder? Nicht? Also gefeiert nicht wirklich. Also ich meine, es war Feriado, also Feiertag, und alle waren froh. Ich glaube, es war sogar verlängert, weil es irgendwie Donnerstag war und dann hatten wir noch einen Brückentag. Abgesehen davon, dass wir keine Schule hatten, hat man, glaube ich, da wo wir waren, nicht so sehr den Unabhängigkeitstag gefeiert. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, gefeiert zu haben. Also nicht so wie der 4. Juni in Amerika, wo man in Flaggen gekleidet auf die Straße geht. Mhm. Ja gut, aber ich glaube, USA ist dann nochmal spezieller Kandidat. Sowieso in vielen Fällen, aber wenn es um so Nationalstolz geht, nochmal. Also das Thema, wir hatten das ja zum, gemeinsam haben wir ja drüber nachgedacht, ob wir dieses Thema heute nehmen. Bietet sich ja an, 7. September hier, wird auch gefeiert in Hamburg von den exterior lebenden Brasilianern an verschiedenen Orten und Stellen, teilweise auch an der Botschaft oder im Konsulat. Dieses Thema, um mich selber ein bisschen schlau zu machen, habe ich ein Buch aus unserer Bibliothek herausgezogen, das heißt 1808, das ist auf Portugiesisch geschrieben. Es ist von Laurentino Gomes, es ist ein wunderschönes Buch mit einer beiliegenden DVD und also das ist eigentlich, wird meine Lektüre sein, nicht gerade meine Bettlektüre, weil es ist doch es ist gut verständlich geschrieben, aber es ist nochmal einige Schwierigkeiten für mich. Habt ihr dieses Buch eigentlich gelesen? Ja, wir haben das Buch gelesen. Also es wird da ganz witzig beschrieben, wie eben die Unabhängigkeit wird dort eher als Unfall als tatsächlich gewollt beschrieben, aha, was natürlich historisch nicht ganz belegt ist. Aber das Buch ist sehr interessant und legt einem die brasilianische Geschichte echt nahe. Und du, Moima? Ja, das ist wahr. Also eigentlich hat Popola tatsächlich alles schon gesagt. Also mir hat das auch sehr gut gefallen. Vor allen Dingen wie der portugiesische Hof komplett nach Brasilien verlegt wurde und die ganze Familienbande erzählt wird. Ja, und vor allem in dieser DVD, die ich mir angeschaut habe, da der ganze portugiesische Hofstaat von Salvador nach Rio dort ankam mit dem Schiff, da sind sie am Praça 15 angekommen. Und jetzt weiß ich endlich, was da eigentlich so wirklich los war. Wenn ich in Brasilien bin oder gerade in Rio de Janeiro, bin ich oft dort im Zentrum und habe mich schon ab und zu gefragt, warum ist das hier eigentlich einfach zu Ende? Das war genau der Schiffsanleger. Und ich habe eine richtige Gänsehaut bekommen. Ja. Hochinteressant, also das aus der historischen Perspektive einmal zu sehen, auch der Reiter, ne? Das Pferd, ja, mit dem, diese Bronzestatue war für mich eigentlich auch immer, ja, war da, aber so wirklich. Wahrgenommen nicht. Nicht, genau, nee, warum das genau so ist. Ne? Ja. Genau, und jetzt möchte ich ja meine Band vorstellen. Und die geht auch, also die singt auch über lateinamerikanisches Bewusstsein, das heißt Bewusstsein über die Geschichte, über die Kolonialisierung. Und all das. Und zwar ist das eine puerto-ricanische Band, Calle 13, die gegründet wurde von zwei Halbbrüdern, die sich El Residente und El Visitante heißen, also der Anwohner und der Besucher, weil nämlich der eine Halbbruder den anderen immer besucht hat, und zwar in der Straße 13, was den Namen der Band gemacht hat, Calle 13, was Spanisch ist dafür. Und die Band ist wirklich sehr interessant. Also die waren am 17. August hier in Hamburg schon zum dritten Mal in der Fabrik. Und man kann sie nicht wirklich einem Genre zuschreiben, da sie sich verschiedenen Rhythmen bedienen, sehr viel mischen auch aus dem ganzen lateinamerikanischen Reichtum. Und also meine Schwester war auch auf dem Konzert. Wie hat es dir gefallen? Wie findest du die Band? Wir haben sie durch Zufall entdeckt. Also ja, durch Zufall entdeckt und waren bereits auf zwei Konzerten, letztes Jahr und dieses Jahr. Und es ist unglaublich, in Lateinamerika sind es absolute Superstars. Und auch dieses Jahr war die Fabrik völlig ausverkauft mit schreienden Latinos. Aber auch Deutschen, sehr vielen Deutschen. Die Band gefeiert haben, und diese Band ist einfach hochpolitisch und dem, sag ich mal, wirklich dem Volk und seinen Fans sehr nah. Also es haben unzählige Fans die Bühne gestürmt. Und die alle weggetragen wurden. Die alle weggetragen wurden und wieder von der Bühne genommen wurden. Aber der Sänger, El Residente, hat sogar extra dem Guard, also dem Bodyguard oder den Wächtern da gesagt, bitte schmeißt sie nicht raus, sie sollen trotzdem hier bleiben. Und hat sich also auch um die gekümmert und hat trotzdem die Show weitergemacht. Also es ist eine unglaubliche Band. Genau, und jetzt möchten wir euch schon das erste Lied vorstellen, und zwar heißt das Latinoamerika, das ist von ihrem letzten Album, worin, also es geht um eben das soziale, politische Bewusstsein des lateinamerikanischen Volks, die Geschichte des Imperialismus und dass immer noch der Kontinent von den westlichen Einflüssen, unter den westlichen Einflüssen leidet. Und ich habe euch ein Zitat, also möchte ich euch vorher noch sagen, aus dem Lied. Das ist Soy America Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Das heißt so viel wie, ich bin Lateinamerika, ein Volk ohne Beine, aber das trotzdem geht. Und nun hört euch das Lied bitte an. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores, no puedes comprar el comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira. Oh, ist Radio Mama. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Tide 96.0 am Mikrofon Ortrun Gutke. Aqui está Rádio Mama Terra, um programa em português e alemão em Tide 96.0. No microfone está Papola Romão. Então, vocês acabam de ouvir uma música de Calle 13, que é um grupo de música que quero mostrar para vocês. É um grupo puertorricano que se forma de dois membros principais, que são irmãos, El Residente e El Visitante. Acho que não preciso traduzir isso, porque em português é quase a mesma coisa. É o residente e o visitante. O visitante, né? E vocês devem entender isso. É porque um dos irmãos, o visitante, costumava visitar o residente na Estrada 13, que seria Calle 13 em espanhol. Então, essa banda é muito famosa na América Latina. Pois é. E fala sobre um monte de coisa. Fala sobre política, assim, assuntos sociais. Fazem crítica na influência dos Estados Unidos e da Europa, que continua, né, na América Latina. E também misturam vários ritmos. E a gente conheceu esse grupo por acaso. A gente simplesmente foi para o show deles na Fabrique. E esse ano foi a terceira vez já que eles vieram para Hamburg e fizeram um show na Fabrique. Sim, a gente foi lá e tava ótimo, tava muito legal. Muito legal, tipo, fui cheio. Tava muito cheio, tava lotado, tava muito quente. Porque Fabrique, né, quando tá cheio mesmo e fica quente, assim. Tinha um ponto no show que começaram a... Sim, que quando o residente começou a distribuir garrafas de águas. Sim. E todo mundo começou a... Assim, tipo, jogar água nas pessoas. E tem um segundo lugar na Fabrique. Então, eles jogaram as garrafas para cima e as pessoas de cima jogaram a água para as pessoas de baixo. E, tipo, era que nem chuva no carnaval no Brasil. Foi muito legal. E a próxima música que vocês vão ouvir deles é Vamos Apotar Nas Maia, que fala sobre um assunto bem diferente da outra música latino-américa, que é mais... Fala sobre desobediência e rebeldia e tudo isso. É mais uma... É uma brincadeira, mais ou menos, né? Mas até introduz o nosso próximo tema, que vai ser a rebelião, ou... Sim, a rebelião dos refúgios aqui na Alemanha. É. Genau, die nächste Lied, was ihr hören werdet, ist Vamos Apotar Nas Mal, was so viel heißt wie Lasst uns schlecht benehmen. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Es ist nicht ganz so politisch. Es geht eher um Spaß und ja, ein bisschen Rebellion vielleicht auch. Und das ist auch eine ganz gute Einleitung zu unserem nächsten Thema, was ja nicht ganz die Rebellion... Aber der zivile Ungehorsam. Genau, der zivile Ungehorsam der Flüchtlinge ist. Und wir werden ja auch über das Camp reden. Genau, viel Spaß. Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. tratarnos mal. Como un niño con su resortera, como novia en despedida de soltera. Vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, virar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Camina con la mano, saluda con los pies. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Está Rádio Mama Terra, um programa em alemão e português em Tira 96.0. No microfone está Papola Romão. Então, Moema. Olá e boa noite. Agora a gente vai falar sobre o campo de refugiados, que era mais um encontro de refugiados que ainda está em Erfurt, que Moema foi no final de semana passado. E, sim... Primeiro vou traduzir isso em alemão. Genau, jetzt werden wir über das Break Isolation Camp reden, wo meine Schwester Moema letztes Wochenende war, was eine Zusammenkunft von Flüchtlingen und Flüchtlingsaktivisten ist, vom 23.08. bis zum 2.09., also eine ziemlich lange Zeit, findet auch immer noch statt. Das heißt, alle, die Zeit haben, nach Erfurt zu fahren oder in Erfurt leben, können da gerne noch hin. Organisiert wird das von The Voice Refugee Forum und Karawane für Rechte der Flüchtlinge und Migrantinnen, beide Organisationen von Flüchtlingen in den 90er Jahren gegründet. Und die Hauptthemen dieser Zusammenkunft war eigentlich Solidarität und Kommunikation zu fördern, also unter den Flüchtlingen, und Aktionen zu planen, um gegen die Residenzpflicht zu kämpfen und für die Schließung von allen Flüchtlingslagern sich einzusetzen. Und es gab eine Menge von Workshops und also politische Diskussionen. Und es ist, glaube ich, am besten, wenn Moema kurz einfach mal ihren Gesamteindruck davon gibt, was dich vor allem vielleicht besonders beeindruckt hat. Oder wo du, ich meine, du warst nur ein Wochenende da von den 10 Tagen, was für Workshops du besucht hast, was für Menschen dort waren und genau, was du davon mitgenommen hast. Ja, genau. Also ich bin letzten Donnerstag dorthin gekommen. Ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr bei der Karawane Hamburg aktiv und gehe immer wieder zu Demonstrationen mit der Karawane Hamburg und... Nun wollte ich die Arbeit noch intensivieren und das ging auf diesem Camp. Da waren alle möglichen Leute, also die Flüchtlingsaktivisten, die schon von Anfang an dabei sind. Dann waren natürlich wirklich sehr viele Flüchtlinge anwesend, die... Und man muss vielleicht auch dazu sagen, also ich habe eben ja schon von der Residenzpflicht gesprochen. Richtig. Das mag vielleicht für viele gar kein Begriff sein. Die Residenzpflicht ist für Flüchtlinge oder Asylbewerber, Antragsteller, gilt die Residenzpflicht. Das heißt, sie dürfen ihren Landkreis nicht ohne die Erlaubnis von Behörden verlassen. Und die wird äußerst selten erteilt. Es sei denn, man muss irgendwie einen Anwalt oder irgendwo außerhalb sehen. Aber das heißt, alle dort... Oder viele. Viele, natürlich gibt es auch Leute, die im Umkreis wohnen. Aber viele begehen sozusagen zivilen Ungehorsam dadurch, dass sie an diesem Break Isolation Camp teilnehmen. Genau. Und... Genau, also die Break Isolation Kampagne gibt es schon seit Ende 2010, Anfang 2011. Und eben die Hauptthemen sind die Schließung von den Flüchtlingslagern, weil da oft schlechte Bedingungen herrschen. Also grundsätzlich eigentlich herrschen da genau, schlechte Bedingungen. Grundsätzlich herrschen schlechte Bedingungen. Und eben der Kampf gegen das Abschiebesystem. Und einer der Slogans auch von Karawane für die Rechte von Flüchtlingen und Migrantinnen ist, dass Asylrecht ein Menschenrecht ist und kein Privileg. Und es ist tatsächlich so, dass vielen Asylbewerbern auch die Menschenrechte abgesprochen werden, die für uns völlig normal sind. Zum Beispiel, jetzt nehmen wir dieses Beispiel von Residenzpflicht. Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit. Das klingt jetzt doof auf Deutsch, aber bedeutet eigentlich nur, dass jeder dorthin ziehen darf, wohin er möchte. Und das wird Asylbewerbern eben untersagt. Und jeder hat ein Recht auf Privatsphäre, was in Heimen, wo im Grunde die Menschen gezwungen werden, also fremde Menschen gezwungen werden, miteinander zu leben oder auf einem Flur zu leben oder auch Frauen mit Männern auf einem Flur wohnen müssen, was Frauen natürlich immer wieder in bedrängliche Situationen bringt. Dieses Recht auf Privatsphäre können Flüchtlinge auch nicht ausleben oder wird ihnen nicht zugesprochen. Und dann nochmal auf den Namen Break Isolation. Es geht auch darum, dass viele Lager außerhalb eben von Städten oder Zentren sind, wodurch sie natürlich isoliert werden. Und dieses Camp war eben auch dazu da, also ist immer noch dazu da, und die Arbeit auch von Karawane und The Voice Refugee Forum ist, Kommunikation zu verbessern und dass eben auch die Flüchtlinge unterstützt werden und wissen, dass es Organisationen gibt, die sie unterstützen. Ja, und Break Isolation heißt aber ebenso diese Isolation und die Barrieren und die Grenzen zu brechen, die entstanden sind durch den Imperialismus, der immer noch herrscht, und durch die Kolonialisierung, durch die Grenzziehung zwischen Staaten und die Schaffung von Nationalitäten, die immer wieder Rivalisierungen und Rivalisierungen schaffen. Então, a gente falou agora sobre Encontro de Refugiados em Erfurt, que foi organizado por The Voice Refugee Forum e Karawane, que são duas organizações fundadas por refugiados aqui na Alemanha, que lutam pelos direitos dos refugiados e contra o sistema daqui para o asilo, porque... Vários vivem em condições que são insuportáveis e não podem exercer seus direitos humanos. E esse encontro, então, foi organizado para promover a comunicação entre os refugiados e a solidariedade. E teve vários workshops, assim, vários grupos, que várias discussões políticas, né? Moema foi lá esse... final de semana passado. Quais foram suas impressões? Foram bem impressionantes, porque tipo, tinha discussões sobre imperialismo, que é uma razão das condições que tem agora no mundo. E tive também a primeira reunião das mulheres dos refugiados. Foi fundado um grupo especialmente dentro da caravana, porque já tem alguns grupos das mulheres, mas são distribuídos pela Alemanha. E esse camp também foi para reunir esses grupos e reforçar a nossa estrutura, a solidariedade entre os refúgios. Sim, e entre as mulheres, porque dos refugiados que também, assim, todo refugiado sofre muito aqui de preconceito, não só preconceito, mas também tipo, não sabe falar a língua, é isolado da... Não, eles não, a Alemanha não dá direito para aprender alemão. Isso, eles não deixam os refugiados aprender alemão. Isso que é o problema, isso que também é parte da isolação. Pois é, então o refugiado em si já sofre muito, mas as mulheres sofrem ainda mais ou têm uma vida bem mais difícil do que os homens, porque no mercado do trabalho, trabalhando ilegalmente, eles têm vários, assim, porque muito mais perigos, assim, muitas mais coisas podem acontecer com eles do que um homem que sabe se defender um pouco melhor. Sim, como eles são jogados num heim, num lager, eu não sei trazer essa palavra em português. Uma casa de refugiados. Refugiados, eles estão jogados lá em um apartamento com, pode ser que são dois homens e uma mulher. Que não se conhecem. Que não se conhecem, que precisam usar um banheiro, um toilette, isso não dá. E as mulheres estão sofrendo ainda mais, porque, como a Paula diz, em total, os refúgios não têm direito a trabalhar, não têm direito a aprender alemão, eles têm que ir para a Behörde, e é muito burocracia, e como eles vão trabalhar no mercado ilegal, as mulheres ainda são mais inseguras, sim. E também tem a questão das crianças, né? Porque... Sim. Normalmente as mulheres, assim, não em todos os casos, mas a mulher cuida das crianças e por isso ela tem mais responsabilidade e também não pode trabalhar, não pode ir para os encontros dos refúgios, não refugiados, sim, desculpa. Isso que também foi tema lá no campo, quando a gente foi criar o primeiro grupo. Pois é, foi uma coisa bem emocionante, né, que você falou. Sim, bem emocionante e, né, vai continuar lutando, porque é uma luta bem difícil, como pensa, é uma história de 15 anos que tem esses dois grupos, The Voice Refugee Forum e Caravana, e só agora que eles mudaram essa coisa de Essenspakete, né? Pois é, demora. Demora. Demora muito tempo para conseguir alguma coisa. Sim. Ok, meine Lieben, das ist ein hochinteressantes Gespräch oder Interview oder Aussagen, die ihr gemacht habt. Für viele wahrscheinlich unvorstellbar oder noch nie. Das Gespräch war zwischen euch beiden war unglaublich informativ und es lohnt sich, genau, dran zu bleiben. Wir haben auch auf jeden Fall vor, mehr darüber zu sprechen. Genau. Und gerne. Also es ist wirklich ein sehr interessantes Thema und ich gebe jetzt einfach mal die Internetseiten der zwei Organisationen an. www.thevoiceforum.org und www.thecaravan.org. Und nur noch eine kleine Information. Am 8. September 2012 beginnt ein Refugee Protest March, ein Flüchtlingsprotestmarsch von Würzburg nach Berlin. Der zu Fuß, der organisiert wird von Flüchtlingen, um für die Abschaffung der Residenzpflicht zu kämpfen und für die anderen Dinge, die Papola bereits genannt hat. Also dazu gibt sehr viele Dinge, die wir auch immer noch nicht angesprochen haben. Deswegen werden wir auch nächste Woche wieder auf das Thema und dort auch auf den Marsch eingehen, um euch eben umfangreicher informieren zu können. Denn nun haben wir natürlich die Dinge sehr oberflächlich nur angesprochen. Ja, genau. Ihr beiden, das war, wie gesagt, unglaublich interessant. jetzt komme ich noch mal so mit zwei Sätzen zu Worte. Ich möchte nämlich noch einen Tipp und Termin abgeben. Und zwar am Wochenende. Es geht los am Freitag, den 31. gibt es das internationale Festival der Straßenkünste in Altona. Man kennt es ja auch unter dem Namen Stamp. Und da gibt es so einige ganz tolle Sachen. Zum Beispiel ist wieder der Karnevalsumzug am Sonntag. Der findet statt von 12 bis 16 Uhr. Das ist die sogenannte Straßenparade. Und unter anderem werden auch dabei sein, natürlich wie immer, Unidos de Hamburgo, die Baianas, Fogo do Samba, viele brasilianische, deutsch-brasilianische Klänge, Samba-Rhythmen und aus ganz unterschiedlichen Ländern ganz, ganz viele Gruppen. Wer Interesse daran hat, ist herzlich natürlich eingeladen, kann sich informieren über festivalhamburg.de. Ihr müsst ganz schlichtweg einfach mal googeln, da werdet ihr finden, Stamp, S-T-A-M-P 2012. Ja, und es gibt da auch noch eine fantastische Night-Parade, die findet am Samstag statt. Da werden auch Fogo do Samba, Unidos de Hamburgo unter anderem und auch die Gruppe Maracatu dabei sein. Und dann gibt es sogar noch ein Battle of Karneval. Das findet am Samstag statt. Die Moderation macht Leila Pantau und es sind angemeldete Gruppen, die 25 Minuten Zeit haben, sich zu präsentieren. Und danach wird das Publikum um 19 Uhr abstimmen, wer der Sieger, die Siegergruppe geworden ist. Also kommt zahlreich. Das findet statt an der Bruno-Tesch-Platz. Das ist alles in der Nähe von der großen Bergstraße. Ja, ihr beiden, um noch ein bisschen auf den Musikgeschmack zu kommen von der Straßenparade. Genau, die findet ja ein ganzes Wochenende statt, von daher. Ja, da hat man genug Zeit, sich zu erkundigen, an Workshops teilzunehmen. Es ist wirklich, wird ein ganz tolles Festival werden. Und zum Abschluss unserer heutigen Sendung werde ich noch einmal Fogo do Samba einspielen. Das ist eine Live-Platte im Fogodrom. Ja, klaro, Fogodrom. Ist ein bisschen komisch geschrieben hier. Ihr beiden, ja. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich. Ihr seid immer gerne herzlich eingeladen. Ich bedanke mich auch sehr bei meiner Schwester. Ja. Und ich sage nur noch mal, informiert euch über die Lage der Flüchtlinge und zeigt Solidarität mit dem Kampf für die Menschenrechte. Portugiesisch? Sim. Agora, vou falar de novo em português. Eu só digo, vão se informar sobre a situação dos refugiados aqui na Alemanha e mostram solidariedade com a luta pelos direitos humanos. Ok. Pois é. Pois é. Foi um programa muito interessante. Tchau e boa noite. E até a próxima. Tchau. Isso foi Rádio Mama Terra. Bis in einer Woche. Tchau. Von 19 bis 20 Uhr. Guide 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 29. August. Edikanfo Radio, das afrikanisch-deutsche Kulturmagazin, läuft ab 20 Uhr. Guide 96.0, die Programmvorhersage. Für Donnerstag, den 30. August. Bis 6 Uhr wiederholen wir die schönsten Sendungen der vergangenen Tage. Die Klangtaucher Claudia und Stefan waren auf dem Dogville-Festival. Wie sie es fanden, erfahrt ihr ab 1 Uhr. Von allem das Beste hört ihr ab 2 Uhr in Radioaktiv. Um 3 Uhr setzt Cornelia Kilwald ihre Reihe Magische Geschichten im Kulturbistro fort. Mit Roald Dahl und seiner New Yorker Story Der Weg zum Himmel. Außerdem liest sie Der letzte Überseeflug von Georg Langelahn. Akuter Ohrenkalk durch Dudelfunk? Da hilft nur eins, Tide 96.0. Immer anders.